Heide rüstig zu. Ich ernst und trüb, du mild und rein, was mag der Unterschied wohl sein? Ich wandere fremd von Land zu Land, so heimatlos, so unbekannt. Berg auf, Berg ab, Wald ein, Wald aus, doch bin ich nirgend auch zu Haus. Du aber wandest auf und ab, aus Ostens wie gen Westen.